WDR 5. Neugier genügt. Ein wenig abseits von der Tenne der Lemgoer Altstadt öffnet eine fantastische Voliere die Flügel ihrer Doppeltür und schlägt in einem schillernden Zirkel von Kielen, Nuten und Federn das atemberaubende, gefirnisste Pfauenrad ihres Schnitzwerks auf. Das betörende Gefieder eines abtrünnigen Engels im calvinistischen Grau der Provinz. So schwärmerisch bedichtet der Autor Jürgen Buchmann das Junkerhaus in der alten Hansestadt Lemgo. Von der Hamelner Straße aus geht es einen mit alten Bäumen und Wildblumen bestandenen Hügel hinauf. Da steht, fast frei, ein auffälliger, mit Holzstrukturen reich verzierter quadratischer Bau. Die teils kreisrunden Fenster, die an Augen erinnern, scheinen mich aufmerksam zu mustern. Ganz so, als stecke wirkliches Leben in diesem alten Gemäuer. Ja, das ist also auf jeden Fall ein sehr besonderes Haus. Man kann nicht sagen, es ist ein Märchenhaus, obwohl es fast so wie eines solches aussieht. Karl Schölpert, ein sympathischer älterer Herr vom Verein Alt-Lemgo, führt Besuchergruppen regelmäßig durch das Junkerhaus und das Museum, das seit 2004 dazugehört. Es ist eigentlich ein schlichtes Fachwerkhaus. Nur hat Karl Junker schon in seinem Bauantrag formuliert, ich habe vor, dieses Haus mit Holz zu bekleiden, es farbig zu gestalten, auch zu vergolden. Das heißt, in dieser Aussage kommt schon zum Ausdruck, dass Junker mit ganz besonderen Vorstellungen an dieses Haus gegangen ist. Was er denn letztlich in den Jahren von 1889 bis 91 geschaffen hat, sehen wir uns gleich an. Erst einmal aber schauen wir uns eine historische Postkarte an, die das Haus in einer Vollmondnacht zeigt. Gespenstisch und düster. Das Junkerhaus, das im 20. Jahrhundert über Jahrzehnte hinweg leer steht, gilt lange als bizarres Spukschlösschen. Sein Erbauer Karl Junker als Sonderling, über den viele Gerüchte im Umlauf sind. Der ist doch krank. Ein Eigenbrötler. Verrückt, völlig durchgeknallt. Ach was, nur unglücklich verliebt. Und dieses Haus erst. Schizophren, geisteskrank. Die Ausgeburt eines Wahnsinnigen. Ein Geisterhaus. Der Begriff Geisterhaus ist natürlich mit dem Junkerhaus auch gefallen. Aber im Grunde genommen hat eine Legende um das Junkerhaus viel mehr zum Ausdruck gebracht. Unten im Garten stand bis in die 60er Jahre ein Schild. Und da stand auf diesem Schild Junkerhaus, Haus eines unglücklich Liebenden. Und damit wurde eine in Lemgo und Umgebung weit verbreitete Legende angesprochen, die etwa so aussah. Karl Junker, gut aussehend und reich, verliebt sich in Lotte, die Tochter einer Lemgoer Handwerkerfamilie. Als Hochzeitsgeschenk plant der Künstler ein gemeinsames Wohnhaus besonderer Art, in das er seine ganze Liebe zu der Braut sowie all seine Sehnsucht nach Familienglück hineinzuschnitzen beginnt. Das ist ja nicht normal, finden die Eltern der Braut und drängen darauf, die Verlobung zu lösen. Das tut Lotte und wandert nach Holland aus, wo sie an der Seite eines reiferen, väterlichen Mannes ein stilles Glück findet. Junker aber kann die Geliebte nicht vergessen. Ein Leben lang wartet er auf ihre Rückkehr und schnitzt weiter an seinem in Holz erstarrten Traum. 20 Jahre lang, bis er im Januar 1912 mit gerade mal 61 Jahren stirbt. Das Interessante ist, dass man dieser Legende nachgegangen ist und bis heute keinerlei Beweise für das So-Sein gefunden hat. Das also bleibt im Bereich der Spekulationen. Was weiß man überhaupt von dem gelernten Tischler, der früh seine Eltern verloren hat und deshalb beim Großvater aufwächst, von dem er später ein kleines Vermögen erbt? Junker geht nach seiner Lehre auf Wanderschaft. Wir wissen, dass er in Hamburg gelebt hat, in Berlin gearbeitet hat. Er geht Anfang der 70er Jahre nach München. Klar ist, dass er sich in der Hochschule für Bildende Kunst eingeschrieben hat und Malerei studiert hat. Nach dieser Studienzeit geht er in den 70er Jahren nach Italien. Und aus seinen Skizzenbüchern lässt sich ganz klar verfolgen, dass er von Norditalien, von Mailand beispielsweise, über Venedig, Florenz bis hinunter Rom und Pompeji gegangen ist. Mit den Kenntnissen der italienischen Renaissance kommt er hier nach Lemgo zurück und baut sein Haus. 1889 Bauantrag. 1891 der Rohbau steht. 1893 das Haus ist einzugsbereit. Gehen wir mal in das Innere. Was zur Hölle ist das? Ich habe das Gefühl, eine Höhle zu betreten, nicht ein Haus. Junker hat Wände und Decken komplett mit einer Art wucherndem, organischen Stuck überzogen. Zwischen holzigen Knubbeln und Knorpeln, Leisten und Klötzchen schälen sich Blütengesichter und Figuren heraus. Barock in Holz schießt es mir angesichts dieser Üppigkeit durch den Kopf. Aber da sind auch noch andere Elemente drin. Ich meine, den Orient zu entdecken, die Renaissance, ja sogar den Wilden Westen. Schölpert nickt. Manche Besucher sagen, hallo, das ist ja fast indianische Kunst. Oder, wenn man da hinten reinschaut, in diese plastischen Arbeiten, das ist etwas Asiatisches. Also Junker hat, soweit das bis heute bekannt ist, keine Kontakte in diese Kulturen gehabt, sondern das ist seine Schöpfung. Das Holz von Wänden, Decken und Stielen ist mit einer Art Patina überzogen, durch die sanfte Farbtöne hindurchscheinen. Ein Himmelblau, viel Rotbraun, ein Stich Grün, Ockergelb, das im Licht der Sonne golden schimmert. Handwerk, Kunst und Architektur, das wird gleich auf den ersten Metern klar, gehen im Junkerhaus eine enge Symbiose ein. Wenn Sie bitte hier mal reingehen, dann sind Sie hier in dem Raum, der von Junker natürlich am meisten benutzt worden ist. Seine Werkbank, seine Schränke, seine Staffeleien. Hier im Fußboden eine Klappe, die er öffnen konnte und seine Holzreste runter in den Keller schütten konnte. In den Räumen, die Junker gestaltet hat, wird eine weitere Dimension seines Schaffens sichtbar. Sämtliche Möbel sind ebenfalls aus Holz gearbeitet. Schränke, Tische, Truhen und Uhrkästen, die aussehen wie pompöse Altäre oder kostbare Schreine. Stühle und Sessel in Thronform. Unsichtbare Regale, die wie Astwerk über die Wände ranken. Wir kommen jetzt hier durch einen kleinen Flur. Und jetzt müssen Sie sich ein bisschen vorstellen, dass man eigentlich von der Straße aus, von da unten herauf kam, hier jetzt die ganzen Laubengänge im Garten hatte. Der ursprüngliche Eingang des Hauses war quasi eine Verlängerung dieser natürlichen Gartenarchitektur. Genau, das ist also von außen nach innen hereingezogen. Was also hier besonders ist, das ist diese abgehängte Decke. Sie sehen diese Stabarbeit. Bedrohlich tief hängende Stalaktiten, die in wildem Durcheinander geradewegs auf unsere Köpfe zu stürzen scheinen. Sie haben jetzt hier diese Stabdecke wie in einem Gewölbe. Dieses Gitternetz geht weiter in diese Wand, aber alles hat seinen Sinn. Sie sehen hier die Einarbeitung von Regalböden. Hier sehen Sie für den Schirmständer. Oder die Garderobe. Und im Grunde genommen hat diese Stabwand die Funktion, den Eingang in den Keller zu umschließen, zu markieren. Und da das Haus ja kein elektrisches Licht hatte, haben sie hier die ganz starke Durchfensterung und das Tageslicht geht also auch durch diese Stabwand hindurch. Ein diffuses, wie durch natürliches Ast- und Blattwerk gefiltertes Licht. Jetzt im Sommer malt die Sonne helle, freundliche Kringel und Flecken auf Wände und Böden. Im Winter stelle ich mir das Haus düster, vielleicht sogar erdrückend vor. Junker scheint es ähnlich gegangen zu sein. Er setzt diesem Eindruck helle Tupfer entgegen, denen wir zum ersten Mal im Atelier begegnen. Bildfelder in Decke und Wand, kleinere und größere. Wenn Sie mit etwas Fantasie hier in diese westliche Richtung schauen, dann haben Sie einmal klar und deutlich jetzt die Umrandung der Fensteröffnungen mit dem Blick nach draußen. Und Sie haben unmittelbar daneben die hellgrundigen, tönigen Wandbilder. Und es gibt also eine sehr interessante Arbeit von einem Architekten, der dann sagt, das ist der Blick nach innen, das ist der Blick nach außen und sie korrespondieren miteinander. Es sind kindlich naive Malereien. Männer und Frauen fröhlich beim Tanz und in der Umarmung oder herrschaftlich auf dem Thron. Fast alles Motive aus der Bibel oder der Antike. Juncker hat in Pompeji auf seiner Wanderschaft in Italien solche Malereien gefunden, und zwar von Hausgöttern, den guten Geistern der Toten. Und möglicherweise hat Juncker hier seine Hausgötter und die guten Geister der Toten eingebettet. In dem Zusammenhang muss man sagen, leider gibt es von ihm selber nichts Schriftliches, was also von ihm als Erklärung für sein Tun zum Ausdruck kommen könnte. Auf dem Weg ins Obergeschoss passieren wir ein kleines, halb unter der Treppe verborgenes Kabinett. Das stille Örtchen. Auch da ist seine Ornamentierung vorhanden. Das macht man ihm natürlich auch so ein bisschen zum Vorwurf, dass man also sagt, er muss von einem Drang beseelt worden sein, keine freie Fläche zu lassen. Der sogenannte Horror Vacui hat ihn wohl gepackt und er ornamentiert letztendlich alles. Er ist von seiner Art schon besessen. So, wir gehen also jetzt hier hinauf und so im Vorbeigehen möchte ich Sie doch... Unter unseren Schritten ächzen und knarren die Stufen. Es knistert und knackt im Gebälk. Es rauscht, murmelt, flüstert. Das Haus erzählt in überbordenden Bildern und Formen von Juncker selbst, von der Antike und den Religionen. Sie werden bei flüchtiger Betrachtung nicht drauf kommen, aber ich mache Sie darauf aufmerksam, dass hier das gesamte Bildprogramm ein neutestamentliches Programm aus der Apokalypse des Johannes ist. Die kunstvollen Schnitzereien stoßen Geschichten an, die die Fantasie des jeweiligen Besuchers weiterspinnt. Und siehe, ein Stuhl war gesetzt im Himmel. Und von dem Stuhl gingen aus Blitze, Donner und Stimmen. Siehst du die Frau mit dem Kind an der Brust? Ist das die altägyptische Göttin Isis mit ihrem Sohn, dem Himmels- und Weltengott Horus? Und vor dem Stuhl war ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall. Und diese Decke, als hätte Gott gegen die Schwerkraft Mikado gespielt. Um den Stuhl vier Tiere, voll Augen, vorn und hinten. Ein Haus voller Augen. Sich um Wände und Säulen schlingende Arme, knorpelige Körper, Fratzen und Tiergestalten. Und das erste Tier war gleich einem Löwen, und das andere Tier war gleich einem Kalbe. Das dritte hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und das vierte Tier war gleich einem fliegenden Adler. Die Erscheinung des Christkönigs und seines Heeres, die apokalyptischen Reiter, die große Hure Babylon. Die Frau mit der Sonne bekleidet und hier also das Lamm Gottes und so weiter. Schöpferts Stimme holt mich zurück in die Gegenwart. Er spricht über die Wand- und Deckenfresken im Salon der biedermeierlich gestalteten Wohnebene im ersten Stock. Mit Kinder- und Elternschlafzimmer, Gäste und Wohnzimmer. Was hier besonders ist, das ist dieser Schrank auch wieder mit einer Architekturbekrönung. Und wenn auch jetzt hier steht, bitte nicht berühren, ich darf das ganz vorsichtig, denn ich will Ihnen da etwas zeigen. Sie sehen, das ist ein Bilderrahmen, aber hier kein Bild drin. Juncker hat diesen Bilderrahmen erstmal als Schranktür verwendet und hat das Bild einfach umgedreht. Der alte Herr öffnet die Tür. Auf der Innenseite wird ein pastellfarbenes Gemälde sichtbar. Sie können erkennen, dass in diesem Fenster ein Mann mit dem Zylinder draußen steht. Und innen steht eine Frau mit einem Kind. Und dahinter ist erkennbar das Lemgoer Rathaus. Das heißt also, auch eine solche Darstellung hat natürlich die Legendenbildung unterstützt, dass sich Juncker nach einer Frau und Familie und Geborgenheit gesehnt hat. Was ja legitim ist, vor allem wenn man sich überlegt, dass ihm das in seiner Kindheit nicht gegeben war. Es ist, als wandere man in diesem Haus mit seinen labyrinthischen Strukturen durch die verschlungenen Windungen in Junkers Hirn. Und immer wieder stößt man dabei auf verborgene Kammern, wie das Bild im Schrank. Warum ist es darin versteckt? Zeigt es das, was Junker im Herzen verborgen trägt? Seine Wünsche, Träume und Sehnsüchte? Natürlich, selbstverständlich. Ja. Genauso kann man das auch interpretieren. Es ist das Werk eines typischen Geisteskranken mit Furcht vor der Fläche. Da ist nichts Schöpferisches. Da ist nur Nachahmung und Verzerrung der verschiedensten Stile. So vernichtend interpretiert 1928 der Psychiater Gerhard Kreinberg das Junkerhaus und erklärt den Künstler, den er nicht mal persönlich gekannt hat, posthum zum Schizophren. Eine gewagte These, die dafür sorgt, dass Junkers Werk bis weit ins 20. Jahrhundert hinein als Ausdruck von Krankheit wahrgenommen wird. Erst in den 90ern ändert sich das grundlegend. Junker wird nun als unbekannter Vertreter der Art Brühe entdeckt. Das Junkerhaus als geniales Gesamtkunstwerk gewürdigt, als öffentliches Wohnhaus, begehbare Skulptur und Museum. Das Ergebnis der restauratorischen Untersuchung war unter anderem, dass Gebrauchsspuren von Junker in den Räumen dieser Wohnung so gut wie nicht nachgewiesen werden konnten, sondern die Gebrauchsspuren, wo Junker gewohnt hat, die sind oben in einem kleinen Zimmer. Eine asketische Kammer unterm Dach mit herrlichem Ausblick über Stadt und Land. Aus dieser Tatsache folgert man, dass Junker hier mit dieser Wohnung sein privates Museum präsentiert. Er hat nachweislich, während er hier gelebt hat, Besucher reingelassen, ihnen das Haus gezeigt, 20 Pfennig kassiert. Junker hat sein Künstlerhaus hergestellt. Und dieses ist jetzt seine Lebenswelt und er präsentiert hier seinen Wohnkomfort. Junker selbst scheint geahnt zu haben, dass man ihn und seine Kunst missverstehen könnte. Ein 1927 veröffentlichter Reiseführer zitiert einen Jugendfreund, dem gegenüber der Künstler geäußert haben soll: Ich werde einen neuen Stil erfinden. Man wird mich vielleicht nicht gleich verstehen. Es wird mir ergehen wie Richard Wagner und seiner Musik. Aber später, nach 50, vielleicht erst nach 100 Jahren, wird man mich richtig würdigen. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.